Kapitel 1 Mittwoch. Heute ist Ghassan sehr früh aufgestanden. Um 7:30 ist er in die Bäckerei gegangen und hat sich Brötchen geholt. Am Kiosk hat er eine Zeitung gekauft. Dann hat er Kaffee gekocht und jetzt sitzt er beim Frühstück.